Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Ingo Siegner, der kleine Drache Kokosnuss und die starken Wikinger. Gelesen von Philipp Scheppmann. Wikinger. Ein kalter Wind fegt über die Dracheninsel. Der kleine Feuerdrache Kokosnuss, das Stachelschwein Mathilda und Oskar, der Fressdrache, haben in ihrer Höhle in der Klippenschlucht ein Feuer entzündet und wärmen sich die Pfoten. »Meine Eltern sind gestern in die südliche Südsee geflogen«, sagt Kokosnuss. »Wenn ich größer bin, kann ich auch so weit fliegen?« »Ich möchte auch einmal in die südliche Südsee«, sagt Oskar und blickt auf die Schlucht hinaus, hinter deren Biegung sich das Meer öffnet. »Am besten wir bauen ein Schiff«, sagt der Fressdrache, »mit einem rot-weiß gestreiften Segel.« »Wieso denn rot-weiß gestreift?«, fragt Mathilda. »Das sieht schick aus, wie das Segel von dem Schiff, das gerade in die Bucht fährt.« »Wie bitte?« fragen Kokosnuss und Mathilda. Der kleine Feuerdrache und das Stachelschwein gucken nach draußen. Tatsächlich, ein Schiff mit einem rot-weiß gestreiften Segel und langen Rudern kommt vom Meer in die Klippenschlucht. Das Stachelschwein kneift die Augen zusammen. »Ach du dickes Ei, das sind Wikinger!« »Wikinger?« wiederholt Kokosnuss. »Ja, sieh doch, die haben Helme mit Hörnern. Echte Wikinger.« »Hm«, murmelt Oskar. »Ich habe gerade ein Buch über Wikinger gelesen. Da steht drin, dass die in Wirklichkeit gar keine Hörner an den Helmen haben.« »Die kommen genau auf unsere Bucht zu«, ruft Mathilda aufgeregt. »Schnell«, sagt Kokosnuss. »Wir löschen das Feuer, damit sie den Rauch nicht sehen.« Flink treten die Freunde das Feuer aus. Sie beobachten, wie einer der Wikinger mitsamt einer Holzkiste von Bord geht. Das Schiff dreht bei und fährt wieder auf das Meer hinaus. Der Wikinger aber bleibt allein am Strand zurück. »Der hat bestimmt etwas ausgefressen«, sagt Oskar. »Sonst würden die anderen ihn ja nicht hier aussetzen.« »Kommt, wir fragen ihn mal«, sagt Kokosnuss und will zum Strand hinuntergehen. Mathilda zieht den Feuerdrachen zurück und flüstert, »Bleib lieber hier«, »diese Wikinger sind gefährlich.« Kokosnuss blickt zu Oskar hinüber und fragt, »Stimmt das?« »Also Schmusebärchen sind sie nicht gerade«, sagt Oskar. »Sie überfallen Leute und plündern Dörfer aus. Aber gegen Drachen haben sie nichts, glaube ich.« »Und gegen Stachelschweine?«, fragt Mathilda misstrauisch. Nicht, dass ich wüsste, antwortet Oskar. Also, verkündet Kokosnuss, ich frage diesen Hörner-Wikinger jetzt. Kommt ihr mit? Klaro, sagt Oskar. Mathilda seufzt und brummt. Okidoki. Gudröd, der Schmächtige. Der Wikinger, ein kräftiger Mann mit einem wildwuchernden Bart, sitzt auf der Kiste und blickt dem Schiff nach. Seine Arme hat er auf den Griff eines mächtigen Schwertes gestützt. Aus seinem eisernen Helm, den er auf dem Kopf trägt, ragen zwei bedrohliche Hörner. An der Kiste lehnt ein hölzerner Schild. Plötzlich senkt er den Kopf und beginnt zu schluchzen. Der Arme, flüstert Mathilda. Die Freunde stehen nur wenige Schritte entfernt hinter einer Palme. Ist ja auch blöd, als einziger Wikinger auf einer Insel voller Drachen, sagt Oskar. Ich geh mal zu ihm, sagt Kokosnuss und nähert sich vorsichtig. Der Wikinger bemerkt den kleinen Drachen nicht, denn nun weint er laut und bitterlich. Als er kurz Luft holen muss, tippt Kokosnuss ihn an und sagt, Der Wikinger springt erschrocken auf. Bei Odin, ein Drache! Kokosnuss speit zur Begrüßung einen kleinen Feuerstrahl in die Luft. Der Wikinger aber ergreift Schwert und Schild und ruft, wenn du nicht gleich vor mir flüchtest, durchbohre ich dich mit meinem Schwert. Das möchte ich sehen, erwidert Kokosnuss und fliegt einmal geschickt um den Wikinger herum. Dieser stutzt, räuspert sich und sagt, na gut, also gib mir einen Sack voll Silber, dann lasse ich dich frei. Du hast mich doch gar nicht gefangen. Und Silber habe ich auch keins. In diesem Augenblick kommen Oskar und Mathilda aus ihrem Versteck. Der Wikinger weicht zurück. Bist du ein Wikinger? Fragt Mathilda. Natürlich bin ich ein Wikinger. Wir fragen ja nur, meldet sich Oskar, weil du diese Hörner am Helm trägst. Da errötet der Wikinger und erklärt, das sind unsere Trinkhörner. Erik, unser Anführer, meinte, wir sollten sie an unsere Helme stecken, weil wir damit furchterregend aussehen. Mathilda kichert und flüstert Oskar zu, damit sehen die eher aus wie Hornochsen. Warum haben dich die anderen denn hier ausgesetzt? Fragt Kokosnuss. Da lässt der Wikinger sein Schwert sinken, plumpst wieder auf die Kiste und sagt verdrossen, meine Sippe hat mich verbannt. Ich soll das goldene Trinkhorn unseres Anführers gestohlen haben. Aber... Nun stößt er sein Schwert wütend in den Sand und ruft mit bebender Stimme, bei Thor! Gudröd würde seinen Anführer Erik niemals bestehlen. Gudröd? Fragt Kokosnuss. Da erhebt sich der Wikinger und verkündet, das bin ich, Gudröd der Schmächtige, Steuermann in der Sippe von Erik dem Roten. Und warum denken die anderen, du hättest das goldene Horn gestohlen? Fragt Kokosnuss. Gudröds Miene verfinstert sich. Mit bebender Stimme berichtet er, als das goldene Horn verschwand, wurden alle Kisten durchsucht. Das Lederband, an dem das Horn immer um Eriks Hals hing, wurde in meiner Kiste gefunden. Aber ich habe nichts damit zu tun. Ich weiß nicht, wie das Band in meine Kiste geraten ist. Kokosnuss zeigt auf die Kiste und fragt, darf ich einmal hineinschauen? Misstrauisch betrachtet Gudröd den kleinen Drachen. Warum denn? Wenn du es nicht warst, der das Lederband in deine Kiste gelegt hat, dann muss es jemand anderes gewesen sein. Und dieser jemand hat bestimmt auch das goldene Horn gestohlen. Vielleicht findet sich in der Kiste eine Spur des Diebes. Gudröd kratzt sich nachdenklich am Kopf. Keine schlechte Idee, sagt er. Der Wikinger öffnet die Kiste, holt ein weiches Fell heraus und breitet darauf seine Habe aus. Eine Schale, ein Messer, ein Stück Brot, geräucherter Schinken, ein Krug, ein Brettspiel, eine wollene Mütze, eine warme Weste, ein Seil und eine Schnur mit Angelhaken. Murmelt Kokosnuss. Er schaut in die Kiste hinein. Plötzlich stutzt er. Am Rand hängt ein kleiner roter Stofffetzen. Stammt das von deiner Kleidung? Fragt der kleine Drache. Gudröd betrachtet den Stoff, schüttelt den Kopf und sagt, merkwürdig. Ich weiß nicht, wie das in meine Kiste kommt. Ich trage niemals rot. Aha, meldet sich Mathilda. Der Dieb trägt rote Kleidung. Wer könnte das sein? Fragt Oskar. Gudröd grübelt. Mir fällt niemand ein. Dann müssen wir es eben herausfinden, sagt Kokosnuss. Wie denn? Fragt Gudröd verdutzt. Wir fahren deiner Wikingersippe hinterher und suchen denjenigen, der rote Kleidung trägt. Und wie wollen wir die Wikinger einholen? Fragt Mathilda. Kokosnuss überlegt. Wir bauen ein Schiff. Das hatten wir doch sowieso vor. Gudröds Augen leuchten. Ich bin der beste Schiffsbauer meiner Sippe. Na bitte, sagt Kokosnuss. Auf zur Werkstatthöhle. In der Werkstatthöhle der Drachen finden die Freunde alles, was sie für den Schiffsbau brauchen. Holz, Werkzeug, Nägel und sogar Segeltuch. Kokosnuss-Großvater Jörgen hilft mit, denn er ist neugierig darauf, wie ein Wikingerschiff gebaut wird. Wikingerschiffe, sagt Opa Jörgen, sind die schnellsten und wendigsten Schiffe. Gudröd leitet den Bau und alle packen mit an. Schon nach 3 Tagen ist das Schiff fertig. Es hat ein großes Segel, 4 Ruder und ein Steuerruder. Der Mast ist aus stabilem Eichenholz und für den Bug hat Gudröd einen Drachenkopf geschnitzt. Bevor es in See stechen kann, wird der Rumpf mit heißem Pech bestrichen, damit das Wasser nicht durch die Ritzen dringt. Passt gut auf euch auf, sagt Opa Jörgen beim Abschied, als Kokosnuss, Mathilda, Oskar und Gudröd an den Rudern ihre Plätze eingenommen haben. Opa, erst reisen wir zu den Wikingern und dann schauen wir noch in der südlichen Südsee vorbei, sagt Kokosnuss, wo wir doch nun ein schnelles Schiff haben. Opa Jörgen lacht. Erst einmal musst du lernen, es zu steuern. Mit einem kräftigen Stoß befördert der große alte Drache das Schiff ins offene Meer hinaus. Die 4 Verdächtigen. Das kleine Schiff nimmt schnell Fahrt auf. Gudröd bringt den Freunden alles bei, was er über die Seefahrt weiß. So lernen Kokosnuss, Mathilda und Oskar das Segel zu setzen und das Schiff zu steuern. Woher weißt du, welchen Kurs wir nehmen müssen? Fragt Kokosnuss. Der Wikinger zeigt zum Horizont. Erik will Amerika entdecken. Und das liegt dort. Sie fahren dem Horizont entgegen. Der Wind steht günstig und nach 3 Tagen erreichen sie eine grüne Küste. Amerika, raunt Gudrun. Dort, das Wikingerschiff, ruft Oskar aufgeregt. In einer Bucht erkennen sie das rot-weiß gestreifte Segel. Sie steuern ihr Schiff in eine verborgene Nebenbucht, werfen Anker und schleichen im Schutz des Ufergrases zum Lager der Wikinger. Hinter einer Felsengruppe macht Kokosnuss Halt. Er holt sein Fernrohr hervor. Die Wikinger sitzen am Strand auf ihren Kisten. In der Mitte lodert ein Lagerfeuer. So blöd, murmelt der kleine Drache. Ich sehe 4 Wikinger mit roter Kleidung. Wir müssen die Kleider genauer untersuchen. Aber wie? Lass mal sehen, sagt Gudröd und blickt durch das Fernrohr. Der erste Wikinger trägt eine rote Hose und einen Helm mit grünen Hörnern. Das ist einer, der Zappelige. Ein sehr stiller Geselle. Nie weiß man, was er denkt. Sehr verdächtig, sagt Mathilda. Der zweite trägt eine rote Joppe und einen schwarz gehörnten Helm auf seinem langen, dichten Haar. Das ist Brodir, der Kahlköpfige, fährt Gudröd fort. Der neue Steuermann. Auch sehr verdächtig, sagt Mathilda. Der dritte trägt eine rote Weste und einen Helm mit weißen Hörnern. Dieser hier, brummt Gudröd, ist Ulf Björn, der Freundliche. Ein übler Mensch, er ist immer auf alles eifersüchtig. Aha, sagt Mathilda, extrem verdächtig. Der vierte trägt einen roten Umhang und einen Helm mit roten Hörnern. Das ist Olaf der Grimmige. Er ist immer gut gelaunt. Der würde mir den Diebstahl bestimmt nicht in die Kiste schieben. Meistens sind es die, die man überhaupt nicht verdächtigt, sagt Mathilda. Das sind die allerverdächtigsten. Seht mal, sagt Oskar. Zwei Wikinger machen sich auf den Weg über den Berg. Das sind unsere Kundschafter, erklärt Gudröd. Sie spähen die Gegend nach Dörfern aus, die man überfallen könnte. Da beobachten die Freunde, wie die anderen Wikinger sich ausziehen und vergnügt ins Wasser springen. Jetzt könnten wir die Kleider untersuchen, sagt Oskar. Die liegen viel zu nah am Wasser, protestiert Mathilda. Die Wikinger sehen uns doch sofort. Dann schauen wir uns erst die Kisten an, sagt Kokosnuss. Vielleicht finden wir das goldene Horn. Während die Wikinger sich im Meer den Badefreuden hingeben, huschen Kokosnuss, Mathilda, Oskar und Gudröd lautlos zu den Kisten der vier Verdächtigen. Oskar untersucht Einars Kiste und berichtet: Ein Messer, eine Schale, ein Angelhaken, eine silberne Spange und eine Unterhose. Nichts Auffälliges, murmelt Kokosnuss. Gudröd schaut in Brodiers Kiste. Ein Löffel, eine Schale, ein Trinkhorn und ein Pinsel zum Ausbessern der Bootsplanken. Da ist noch Pech dran. Der müsste einmal ausgewaschen werden. Mathilda macht sich daran, Ulf Björns Kiste zu untersuchen. Seht mal, eine goldene Schale, zwei goldene Ketten und ein Säckchen voll Goldmünzen und eine Stinkesocke. Alles klar, dieser Ulf Björn ist ja wohl voll verdächtig. Wegen der Stinkesocke? Fragt Oskar. Genau, sagt Mathilda. In der hat er wahrscheinlich das goldene Horn versteckt und später hat er das Horn ins Meer geworfen. Kokosnuss aber schüttelt den Kopf und sagt, ich weiß nicht. Er blickt in die Kiste von Olaf dem Grimmigen. Ein Tongefäß, eine Schnur, ein Holzstück, ein Tuch, ein Löffel, eine Flöte, Spielfiguren, eine Kerze, ein Feuerstein, ein silberner Becher und ein Amulett. Was will der denn mit so vielen Sachen? Fragt Mathilda. Gudröd zuckt mit den Schultern. Keine Ahnung. Olaf spielt sehr gut Flöte. Wer ist denn jetzt der Dieb? Fragt Oskar. Kokosnuss überlegt. Ihm ist etwas aufgefallen. Was war das nur? Er muss unbedingt die roten Kleidungsstücke untersuchen. Kokosnuss lugt zu den Wikingern hinüber. Sie spielen in den Wellen und haben sich etwas von ihren Kleidern entfernt. Kurz entschlossen fliegt der kleine Drache an den Wellensaum, klaubt blitzschnell Einars Hose, Brodiers Joppe, Ulf Björns Weste und Olafs Umhang auf und zischt zurück. Puh, seufzt er, noch mal gut gegangen. Die Freunde schauen sich die Kleidungsstücke genau an. Seht mal, sagt Mathilda und hält Brodiers Joppe hoch. Sie ist eingerissen. Kokosnuss hält den Stofffetzen aus Gudröds Kiste an die Joppe. Passt genau, sagt der kleine Drache. Brodier, sagt Gudröd mit finsterem Blick. Ich hatte schon so eine Ahnung. Brodier wollte schon immer Steuermann werden. Dabei war ich ihm wohl im Weg. Aber wo ist das goldene Horn? Fragt Kokosnuss. Wir müssen es finden, sonst glaubt uns doch keiner. Der Stofffetzen reicht niemals als Beweis. Plötzlich spitzt Oskar die Ohren. Hört ihr das? Die anderen horchen. Ich höre nichts, sagt Mathilda. Eben, flüstert Oskar. Die Wikinger planschen nicht mehr im Wasser. Die Freunde bekommen einen Riesenschreck. Hinter den Felsen stehen die Wikinger und blicken mit finsteren Gesichtern zu ihnen herüber. Krumme Dinger und ein Dorf. Ein kräftiger Wikinger wirft Gudröd einen strengen Blick zu. Es ist Erik, der Anführer der Wikinger. Mit drohender Stimme sagt er: Bei Thor, Gudröd, wie kommst du denn hierher? Du bist ein Verbannter auf alle Tage. Da tritt Kokosnuss vor und sagt: Gudröd hat das goldene Horn nicht gestohlen. Wir können es beweisen. Ein Raunen geht durch die Reihen der Wikinger. Unsicher blicken sie auf die Drachen und beginnen zu tuscheln. In diesem Moment kommen die beiden Kundschafter zurück und rufen: Wir haben ein Dorf gefunden! Fette Beute, Leute! Ha! Ruft Erik mit blitzenden Augen. Bei Thor, die Götter sind mit uns. Gudröd, deine Sache wird morgen verhandelt. Männer, die Arbeit ruft, zu den Waffen, wir greifen das Dorf an. Die Wikinger aber rühren sich nicht vom Fleck. Erik räuspert sich und sagt zu Kokosnuss: Würdet ihr euch bitte umdrehen, damit wir uns anziehen können? Die Freunde halten sich die Augen zu. Während die Wikinger ihre Kleidung wieder anlegen, flüstert Oskar: Die sind ja schüchtern wie Radieschen. Kichern Kokosnuss und Mathilda. Als die Wikinger wieder angezogen sind, nehmen sie ihre Waffen und brechen auf. Erik blickt auf die kleinen Drachen und das Stachelschwein und befiehlt: Ihr kommt mit. Und du, Gudröd, bist verantwortlich, dass deine Freunde keine krummen Dinger drehen. Jawohl, Erik, ruft Gudröd freudig und holt sein Schwert. Gemeinsam folgen die Freunde den Wikingern über den Berg. Was sollen wir denn für krumme Dinger drehen? Brummt Mathilda empört. Vielleicht meint er Bananen, sagt Oskar. Oder krumme Gurken, kichert Kokosnuss. Bist du denn jetzt nicht mehr verbannt, Gudröd? Fragt Mathilda. Die Verbannung ist bis morgen aufgehoben, antwortet Gudröd. Er schwingt sein Schwert und sagt fröhlich: Bis dahin darf ich wieder Wikinger sein. Mathilda schüttelt den Kopf. Wie kann man sich darauf freuen, ein Dorf zu überfallen? Keine Sorge, kleines Stachelschwein, sagt Gudröd und grinst. Wir Wikinger sind so gefürchtet, dass die Dorfbewohner schon fliehen, wenn sie uns am Horizont kommen sehen. Denen passiert in Wirklichkeit gar nichts. Wir plündern nur das Dorf, stecken es in Brand und verschwinden wieder. Die Dorfbewohner kommen zurück, bauen alles auf und haben es viel schöner als zuvor. Prima, spottet Mathilda. Da können die Bewohner ja wirklich froh sein, dass sie von euch überfallen werden. Grinst Gudröd. Genau so ist es. Kokosnuss überlegt. Dann kämpft ihr also gar nicht? Stimmt genau, antwortet Gudröd. Er beugt sich zu den Freunden hinab und senkt die Stimme. Ehrlich gesagt, wissen wir überhaupt nicht mehr, wie das mit dem Kämpfen geht. Ach so ist das, murmelt Kokosnuss. Plötzlich sagt er: Ich muss mal hinter die Büsche, geht nur schon voran. Während der kleine Feuerdrache im Gebüsch verschwindet, setzen die anderen ihren Weg fort. Kokosnuss wartet, bis die Luft rein ist. Dann fliegt er wie ein kleiner Kugelblitz im Schutz der Bäume an den Wikingern vorbei. Nur kurz darauf hat er das Dorf entdeckt und landet mitten auf dem Dorfplatz. Als die Bewohner den kleinen Drachen erblicken, springen sie erschrocken hinter die Häuser. Ihr braucht keine Angst zu haben, ruft Kokosnuss. Ich will euch nur warnen. Eine Horde von Wikingern marschiert gerade auf euer Dorf zu. Hinter einer Scheune lugt ein Mann hervor. Wikinger? Nichts wie weg hier. Plötzlich kommen alle Bewohner aus ihren Verstecken und laufen wie aufgescheuchte Hühner zum Dorfausgang. Kokosnuss fliegt über sie hinweg, stellt sich ihnen in den Weg und speit einen Feuerstrahl in die Luft. Ängstlich bleiben die Bewohner stehen. Ihr müsst nicht fliehen, ruft der kleine Drache. Holt nur eure Waffen und stellt euch den Wikingern in den Weg. Wir sollen kämpfen? Fragt ein Mann, der ein Kind auf dem Arm trägt. Gegen Wikinger? Krächzt ein Greis. Wir sind doch nicht lebensmüde, ruft die Dorfchefin aufgebracht. Da erzählt Kokosnuss, was er von Gudröd erfahren hat. Die Dorfbewohner schütteln ungläubig die Köpfe. Doch der kleine Drache sagt: Vertraut mir nur, so rettet ihr euer Dorf. Mit diesen Worten fliegt er davon. So schnell er kann, saust er in einem Bogen um die Wikinger herum, bis er wieder auf Mathilda, Oskar und Gudrid stößt. Das hat aber gedauert, brummt Gudrid. Kokosnuss ist ganz außer Atem. Hoffentlich, denkt er, geht alles gut. Wo warst du denn so lange? Flüstert Mathilda. Das erzähle ich euch später. Sie marschieren eine ganze Weile, bis sie eine Anhöhe über dem Dorf erreichen. Aus den Schornsteinen ziehen feine Rauchsäulen in den Abendhimmel. Am Fluss dreht sich das Mühlrad und auf den Wiesen grasen friedlich die Kühe und Pferde. Macht euch bereit, Männer! Ertönt die Stimme von Erik. Attacke. Der Anführer hebt sein Schwert, dann senkt er es und die Wikinger setzen sich in Bewegung. Sie marschieren auf das Dorf zu und singen: Wir sind die Wikinger, wir machen alles platt, fahren über jedes Meer und plündern jede Stadt. Wir sind die Wikinger, wir kennen kein Pardon, sind überall gefürchtet und stärker als King Kong. Wir sind die Wikinger, weh dem, der uns stört. Wir raufen, hauen, stechen, mit Äxten und mit Schwert. Wir sind die Wikinger, wir trinken Met und Bier. Wir singen gerne Lieder, jetzt macht euch fort von hier. Mathilda blickt auf das friedliche Dörfchen und sagt verzweifelt: Gibt es denn keine andere Möglichkeit, Beute zu machen? In diesem Augenblick reißt Erik sein Schwert in die Höhe und ruft: Attacke! Auch die anderen Wikinger brüllen: Attacke! Und beginnen zu laufen. Plötzlich aber ruft Erik: Alle Mann, stopp! Abrupt bleiben alle stehen. Verblüfft sehen sie, dass die Bewohner den Eingang zu ihrem Dorf versperren. Sie tragen Äxte, Heugabeln und Sensen in ihren Händen. Wieso stehen die da? Fragt Gnupi der Große. Brummt Erik der Rote. Das weiß ich doch nicht, aber das werden wir herausfinden. Der Anführer holt tief Luft, streckt seine Brust heraus, tritt einige Schritte vor und ruft: Eine Sache vorneweg. Ist das hier Amerika? Nein, hier ist Island, erklärt die Dorfchefin. Ach so, brummt Erik. Egal, ich zähle bis fünf. Wenn ihr dann nicht geflüchtet seid, könnt ihr was erleben. Eins, zwei, drei und... Die Dorfbewohner rühren sich nicht von der Stelle. Nach drei kommt vier, flüstert Gnupi Erik zu. Weiß ich, du Bubi, erwidert Erik gereizt. Vier und fünf. Die Dorfbewohner rühren sich immer noch nicht. Also gut, ruft Erik mit tiefer Wikingerstimme. Ihr wollt kämpfen? Die Dorfchefin antwortet: Jawohl. Brummt Erik wieder und grummelt fluchend in seinen Bart hinein. Er überlegt, geht zu den Dorfbewohnern hinüber und sagt leise: Also gut, ihr habt noch einen allerletzten Ausweg. Ihr gebt uns euren Schmuck, euer Silber, das Gold und was ihr sonst noch so an wertvollen Dingen habt und dafür verschonen wir euch, ausnahmsweise. Wieder spricht die Dorfchefin: Gold und Silber besitzen wir nicht. Und wir haben auch nichts zu verschenken. Erik kehrt grimmig zu seinen Männern zurück. Beratung, Leute, sagt er. Diese Dorfbewohner sind verrückt. Die wollen kämpfen. Gegen uns Wikinger. Kämpfen? Fragt Arngrim, der Stupsnäsige, empört. Wo gibt's denn sowas? Wir leben doch nicht in der Steinzeit. Die spinnen wohl, ruft Ulf Björn, der Freundliche. Wie muss man beim Kämpfen nochmal den Schild halten? Fragt Gnupi der Große. Mein Schwert ist viel zu schwer für mich, meldet sich Bjalfi der Kräftige. Wenn ich jemanden pieksen soll, wird mir schlecht, sagt Halfred der Grobe. Ruhe, brüllt Erik. Ich muss nachdenken. Kokosnuss wendet sich an Gudröd. Wenn die Dorfbewohner gar nicht so wohlhabend sind, was wollt ihr dann von ihnen? Oh, die haben hier schöne Dinge, flüstert Gudröd. Zum Beispiel feine Stoffe und Gewürze und hübsche Schalen für unsere Frauen daheim. Vielleicht könntet ihr tauschen, sagt Kokosnuss. Hä? Fragt Gudröd. Da meldet sich Erik. Was hast du gesagt, kleiner Drache? Na ja, ihr habt doch sehr schöne Sachen. Zum Beispiel warme Felle, Schmuck und gute Messer. Vielleicht könnt ihr die gegen die Dinge der Dorfbewohner tauschen. Die Wikinger reden wild durcheinander. Kommt gar nicht ins Haus! Bei dir piept's wohl! Ich gebe denen doch nicht meine Sachen! Erik hebt die Hand. Sogleich ist es still. Die Idee ist gar nicht so schlecht, sagt der Anführer. Männer, überlegt doch mal. Wir schleppen viel zu viel Kram mit uns herum. Wenn wir den gegen schöne neue Dinge eintauschen, dann hätten wir 3 Walrosse mit einem Speer erledigt. Die Wikinger wiegen ihre Köpfe hin und her und brummen. Ja, so gesehen. Keine so üble Idee. Naja, wäre ein Versuch wert. Erik geht zu den Dorfbewohnern und schlägt ihnen einen Tauschhandel vor. Auch die Dorfbewohner wiegen ihre Köpfe hin und her und murmeln, ich weiß nicht. Und, ja, warum nicht? Und, besser als kämpfen. Bis die Dorfchefin die Hand hebt und verkündet, einverstanden. So kommt es, dass Eriks Wikinger zum ersten Mal ein Dorf nicht ausrauben, sondern mit den Bewohnern Tauschhandel treiben. Felle, Spangen, Walrossfleisch und Messer gegen feines Tuch, verzierte Schalen, Gewürze und leckeren Käse. Am späten Abend laden die Dorfbewohner ihre Gäste zu einem Fest ein. Und Feste feiern, das können die Wikinger wie sonst niemand. Sie trinken und singen fröhlich und lassen Kokosnuss 3-mal hochleben, weil er die Idee mit dem Tauschhandel hatte. Spät in der Nacht liegen die Freunde im weichen Stroh der großen Dorfscheune. Seht mal, was für eine schöne Blumenvase ich bekommen habe, sagt Gudröd. Da wird sich meine Frau daheim aber freuen. Doch dann rollt ihm eine Träne über die Wikingerwange. Aber vielleicht sehe ich ja meine liebe Frau niemals wieder. Wenn wir Brot ihr nichts beweisen können, dann bleibe ich für immer verbannt. Wir werden das goldene Horn schon finden, sagt Mathilda tröstend. Stimmt's, Kokosnuss? Der kleine Drache nickt, aber so sicher ist er sich nicht. Heute Morgen bei den Kisten war ihm doch etwas aufgefallen. Was war das nur? Vor lauter Denken wird er müde und bald schläft er tief und fest. Ein Thing und 2 Wettkämpfe. Am nächsten Morgen verabschieden sich die Wikinger von den Dorfbewohnern und machen sich auf den Rückweg zur Bucht. Kokosnuss grübelt auf dem ganzen Marsch. Wo nur steckt das goldene Horn? Je näher sie der Bucht kommen, desto trauriger wird Gudröd. Er lässt den Kopf hängen und schluchzt ganz leise. Auf einem Hügel hält Erik plötzlich an. Ein mächtiger Baum erhebt sich über einem Felsen. Von hier aus kann man weit über das Land und die Bucht blicken. Ein guter Thingplatz, verkündet Erik und rammt sein Schwert in den Boden. Hier werden wir über Gudröds Schicksal entscheiden. Die Wikinger bilden einen Halbkreis. Davor muss Gudröd Platz nehmen. Nun, kleiner Drache, ruft Erik. Wer soll mein goldenes Horn gestohlen haben? Auweia, denkt Kokosnuss. Hoffentlich geht das gut. Er holt den Fetzenstoff hervor und sagt, Dieses Stück Stoff haben wir in Gudröds Kiste gefunden, obwohl er kein einziges rotes Kleidungsstück besitzt. Die Wikinger blicken einander fragend an. Da ruft Mathilda: Der Stoff gehört zur roten Joppe eines ganz bestimmten Wikingers. Und der ist der Dieb, sagt Kokosnuss. Da staunt ihr Bauklötze, was? Ruft Oskar. Die Wikinger verstehen kein Wort. Einer von ihnen aber rutscht unruhig auf seinem Platz hin und her. Es ist Brodir, der Einzige, der eine rote Joppe trägt. Jetzt springt er auf und ruft: Was soll das heißen, rote Joppe? Alle starren auf den neuen Steuermann, dessen Augen funkeln. Wütend brüllt er Kokosnuss an. Willst du damit etwa sagen, dass ich ein Dieb bin, du fliegende Tomate? Kichert Oskar leise. Fliegende Tomate, das ist lustig. Psst, raunt Mathilda. Und Brodir ruft sie zu. Siehst du hier noch jemanden mit einer roten Joppe? Das ist eine Frechheit, empört sich Brodir. Außerdem beweist das gar nichts. Wenn ich das goldene Horn gestohlen hätte, wo ist es dann jetzt bitte? In meiner Kiste etwa? Darauf weiß Mathilda auch nichts zu sagen. In diesem Moment erhebt sich Erik, der die ganze Zeit über aufmerksam zugehört hat. Es steht Wort gegen Wort, sagt der Anführer. Nun sollen die Götter entscheiden. Brodir und Gudröd werden sich in Wettkämpfen messen. Jeder sucht abwechselnd eine Wettkampfdisziplin aus, so lange bis einer der beiden zweimal hintereinander gewonnen hat. Brodir darf als Erster wählen. Erik zieht sein Schwert aus dem Boden und verkündet: Das Thing ist beendet. Enttäuscht trottet Kokosnuss zu Gudröd zurück. Dieser tröstet den kleinen Drachen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Vielleicht gewinne ich ja trotzdem. Hauptsache, Brodir wählt nicht Trinkhornweitwurf. Darin ist er nicht zu schlagen. Nun tritt Brodir vor und verkündet: Ich wähle Schimpfwörter. Au, Backe, flüstert Gudröd Kokosnuss zu. Noch schlimmer, darin bin ich ganz schlecht. Mir fallen nie gute Schimpfwörter ein. Erik gibt das Zeichen. Eins, zwei, drei und los! Deschi, ruft Brodir. Tu nicht gut, ruft Gudröd. Pümpel! Selber Pümpel. Stopp, ruft Brodir, das gilt nicht. Stimmt, entscheidet Erik. Gudröd, nenne ein anderes Schimpfwort. Okay, wartet, du Stinkstiefel, du. Hupfdohle, ruft Brodir. Du Pups, du. Suppenhuhn. Das war aber jetzt fies, ruft Gudröd empört. Suppenhuhn ist richtig fies. Suppenhuhn ist erlaubt, sagt Erik. Fischkopf. Sprengfrosch, sagt Brodir. Und du kämpfst wie eine Kuh. Und du bist ein Pinökel. Und du ein Gauner. Hans Wurst. Du Strolch, jawohl. Kackwurst. Das gilt nicht, ruft Gudröd. Das ist ein ganz schlimmes Schimpfwort, das benutzen wir nicht. Erik überlegt. Stimmt. Ein Punkt Abzug, aber die Zeit ist um und Brodir hat knapp gewonnen. Grinst Brodir und flüstert. Gegen mich gewinnst du niemals. Warte nur ab, du Pinsel, entgegnet Gudröd. Jetzt darf er sich einen Wettkampf aussuchen. Kokosnuss aber blickt Gudröd mit großen Augen an. Hast du eben Pinsel gesagt? Stimmt, sagt Mathilda. Pinsel hat er gesagt. Pinsel, wiederholt Oskar. Genau, sagt Kokosnuss freudig. Ich weiß jetzt, wo das goldene Horn ist. Die anderen springen auf. Wo denn? Rufen sie wie aus einem Mund. Kichert Kokosnuss. Das werdet ihr gleich sehen. Und zu Gudröd gewandt sagt er: Hast du vorhin nicht gesagt, man kann auch Trinkhornweitwurf wählen? Ja, antwortet Gudröd unsicher. Aber darin bin ich der Allerschlechteste. Trotzdem, sagt Kokosnuss, genau das musst du jetzt wählen. Wie bitte? Gudrid ist fassungslos. Brodir wirft immer doppelt so weit wie ich. Vertrau mir, sagt Kokosnuss. Du wirst gewinnen. Gudrid kratzt sich unterm Helm. Dann gibt er sich einen Ruck und sagt, na schön. Das goldene Horn. Gudrid erhebt sich und ruft, ich wähle den Hörnerweitwurf. Da hebt ein ungläubiges Gemurmel an. Die Wikinger schütteln die Köpfe. Jeder weiß, dass Brodir der beste Hörnerwerfer unter dem nordischen Himmel ist. Kokosnuss flüstert Mathilda und Oskar zu, seht mal zu Brodir hinüber. Der Steuermann ist ganz blass geworden. Merkwürdig, murmelt Mathilda. Im Gegenteil, sagt Kokosnuss. Du wirst gleich sehen, was passiert. Gudrid und Brodir ziehen die Hörner von ihren Helmen. Erster Wurf, Gudrid, ruft Erik. Gudrid holt aus und schleudert sein erstes Horn bis hinüber zum Waldrand. Bravo, rufen Kokosnuss, Mathilda und Oskar. Nun Brodirs erster Wurf, ruft Erik. Brodir holt aus und schleudert sein erstes Horn bis weit in den Wald hinein. Die Wikinger staunen und rufen, Oi! Missmutig nimmt Gudrid sein zweites Horn und wirft es mit aller Kraft bis hinter den ersten Baum. Bravo, Gudrid! Ruft Kokosnuss. Bravo! Rufen Mathilda und Oskar. Gudrid aber blickt traurig auf Brodir, der sich nun für den zweiten Wurf bereit macht. Der Steuermann holt Tiefluft, schwingt das Horn hin und her und stemmt es mit einem kräftigen Seufzer von sich. Die Wikinger trauen ihren Augen nicht. Brodirs zweites Horn fliegt gerade einmal 3 Schritte weit. Als es auf den steinigen Boden trifft, ertönt ein metallenes Geräusch und von dem Horn splittert etwas schwarze Farbe ab. Unter der Farbe blinkt es golden in der Sonne. Das goldene Horn, murmelt Mathilda. Die Wikinger sind sprachlos. Erik aber ruft, mein goldenes Trinkhorn! Er nimmt es an sich und blickt finster zu Brodir hinüber. Dieser rennt davon, so schnell er nur kann. Sollen wir ihn einfangen? Fragt Knupi der Große. Lasst ihn laufen, entscheidet Erik. Er wird sich nicht mehr blicken lassen. Das ist wie verbannt sein. Dann wendet er sich Gudrid zu, streicht verlegen über seinen Bart und brummt, Gudrid, mein Guter, wir haben uns getäuscht. Du bist kein Dieb, sondern ein redlicher Wikinger. Du sollst wieder Steuermann sein. Gudrid bekommt ganz rote Ohren. Oh, vielen Dank, Erik. Der Anführer klopft ihm kräftig auf den Rücken und ruft, Männer, jetzt wird gefeiert. Als die Wikinger den Weg zum Strand hinuntergehen, fragt Mathilda, Kokosnuss, woher wusstest du denn, dass das goldene Horn an Brodirs Helm steckte? Erinnert ihr euch an den Pinsel mit dem Pech daran in Brodirs Kiste? Na klar, ruft Oskar und klatscht sich an die Stirn. Damit hat er das goldene Horn angepinselt, sagt Mathilda. Ja, und weil ein goldenes Horn viel schwerer ist als ein normales, erklärt Kokosnuss, saß Brodirs Helm immer ein wenig schief auf dem Kopf. Das hat mich stutzig gemacht. Du bist ein kluger kleiner Drache, sagt Gudrid und zwinkert Kokosnuss zu. Am Strand entzünden die Wikinger ein großes Lagerfeuer und lassen in ihren Trinkhörnern das Bier kreisen. Kokosnuss, Mathilda und Oskar haben ein Fässchen voll Kokosmilch bekommen. Alle freuen sich, dass der wahre Dieb entlarvt ist und Gudrid wieder zur Sippe gehört. Nur Mathilda schaut von Zeit zu Zeit nachdenklich in die knisternde Glut. Was hast du denn? Fragt Kokosnuss. Der arme Brodir, sagt das Stachelschwein leise. Jetzt wird er seine Familie nie wiedersehen. Gudrid, der zugehört hat, beruhigt die Freunde. Um Brodir macht euch keine Sorgen. Zu Hause wartet niemand auf ihn. Er wird hier eine neue Sippe gründen, wie es die Art von uns Wikingern ist. Bestimmt sitzt er schon im Dorf und erzählt den Bewohnern von unseren Abenteuern. Siehst du? Sagt Kokosnuss. Es war doch gut, dass ihr das Dorf nicht geplündert und abgebrannt habt. So könnt ihr es immer wieder besuchen und seid willkommen. Darauf trinken wir, ruft Oskar und hebt sein Horn voll Kokosmilch. Bei Odin, ruft Gudrid und hebt sein Horn voll Bier. Bei Odin, rufen die Wikinger und lachen, singen und trinken bis tief in die Nacht hinein. Am nächsten Morgen nehmen Kokosnuss, Mathilda und Oskar Abschied von den Wikingern. Gudrid bringt die Freunde zum Schiff in der kleinen Bucht. Der Wikinger zieht seinen Helm vom Kopf, überreicht ihn dem kleinen Feuerdrachen und sagt: Ohne dich wäre ich für immer verbannt worden. Nimm meinen Helm zum Dank. Und nun, bei Thor, alle guten Wetter für die Fahrt. Die Freunde sagen Lebewohl und rudern auf das offene Meer hinaus. Segel setzen, ruft Kokosnuss. Brrr, es ist kalt hier, sagt Mathilda und schüttelt sich. Und deshalb, sagt Kokosnuss, nehmen wir jetzt Kurs auf die südliche Südsee. Freunde, jetzt ist's wirklich ganz schön spät. Ja, leider. Wenn auch diese Geschichte nun zu Ende geht, bleib ich doch euer kleiner Drache Kokosnuss. Ich freue mich aufs nächste Mal, für heute ist Schluss. Aber nur für heute? Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen. Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.